Der Vollzug. Die Scheu, unser Intimstes beim Namen zu nennen und es in einer Paarbeziehung als Erstes und Nächstes zu wollen, hängt wohl damit zusammen, dass in unserer Kultur der Vollzug der Liebe von Mann und Frau vielen fast wie etwas Unanständiges und wie unwürdige Notdurft erscheint. Und doch ist es der größtmögliche menschliche Vollzug. Kein anderes menschliches Tun ist mehr im Einklang mit der Ordnung und Fülle des Lebens und nimmt uns umfassender für das Ganze der Welt in die Pflicht. Kein anderes menschliches Tun bringt uns solch selige Lust und in ihrem Gefolge solch liebendes Leid. Kein anderes menschliches Tun ist folgenschwerer und risikoreicher. Trotzt uns auch das Letzte noch ab und macht uns so wissend und weise und menschlich und groß, als wenn ein Mann eine Frau und eine Frau einen Mann liebend nimmt und erkennt. Demgegenüber erscheint alles andere menschliche Tun nur als Vorbereitung und Hilfe oder als Folge, vielleicht noch als Zugabe oder aber wie Mangel und Ersatz. Der Vollzug der Liebe von Mann und Frau ist zugleich unser demütigstes Tun. Nirgendwo sonst geben wir uns solch eine Blöße und offenbaren so schutzlos die Stelle, an der wir am verletzlichsten sind. Und nichts schützen wir daher auch mit solch tiefer Scham als den Ort, an dem Mann und Frau sich liebend begegnen und sich ihr Intimstes zeigen und anvertrauen. Und der Vollzug der Liebe von Mann und Frau ist unser mutigstes Tun. Denn wenn Mann und Frau sich für den Rest ihres Lebens verbinden, schauen sie, obwohl noch am Anfang und vor der Erfüllung, schon dem Ende ins Auge, sehen ihre Grenze und finden ihr Maß.